Und Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes. Und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe gegen den Himmel und gegen dich versündigt und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Dein Sohn war tot und er lebt wieder. Und er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puß. Ich bin der Pastor von Nordstern. Und wie die Sonntag schon richtig gesagt hat, starten wir heute in eine, oder nee, starten nicht, wir sind schon gestartet. Heute ist der zweite Teil unserer Reihe, der gnädige Gott. Und ich hoffe, ihr habt alle in dem Programm auf dieses kleine Kärtchen gefunden, wo wir ein bisschen versucht haben, die Story, um die es hier geht, hier grafisch darzustellen. Micha hat gerade den ersten Teil dieser Story, um den es heute gehen wird, nochmal vorgelesen. Der Micha und ich, wir waren in den letzten zwei Wochen in den USA und haben dort Partner von uns besucht oder gesucht. Und wir sind uns ein bisschen blöd vorgekommen, weil dann ist man einmal in so einem Land, wo man die Chance hat, einen Bankrott eines ganzen Staates live von innen mitzuerleben. Und dann klappt's nicht. Und wir haben uns überlegt, ich würde sagen, gut. Aber wir hätten es irgendwie gerne miterlebt. Wir haben allerdings, so haben wir gehört, in 6 Monaten wieder die Chance und dann in 6 Monaten wieder und so weiter. Man könnte, wenn man so, und da haben wir viele Leute gehört, die da so, also innerhalb der USA über ihre eigene Regierung reden, man hört und man hat den Eindruck, Obama hat Probleme. Und es scheint ja auch so, dass die Probleme sogar jetzt außenpolitisch immer größer werden, der ganze Abhörskandal mit Merkel und so. Und ich dachte, vielleicht ist das ganz gut, wenn er auch heute zuhört, weil man hat ja den Eindruck, sie haben sowieso überall ihre Finger drum. Also herzlich willkommen, Herr Obama, auch an dieser Stelle, weil es geht heute hier nämlich in dem zweiten Teil von unserer Predigtreihe um ein Thema, was, glaube ich, zu ihm und seiner Situation im Moment passt. Und zwar ist das Thema heute, wie gehen wir eigentlich mit Fehlern um? Wie gehen wir mit Versagen um? Wie gehen wir damit um, wenn wir Probleme haben, die wir vielleicht sogar selbst verursacht haben und vor allen Dingen sogar hauptsächlich wir verursacht haben? Denn genau darum geht es im zweiten Akt dieses wunderbaren Gleichnisses, was Jesus da erzählt hat, was wir mit der gnädige Gott überschrieben haben. Ganz kurzer Rückblick auf das, was beim ersten Akt so war. Da haben wir unter dem Titel Die Familie die Geschichte einer Familie gehört. Und ihr habt ja eben nochmal beim Vorlesen gehört, es ist eigentlich die Geschichte einer Familie. Ein Vater und zwei Söhne kommen hier vor. Und es ist nicht nur die Geschichte einer Familie, sondern es ist die Geschichte einer Krise einer Familie. Diese Familie bricht irgendwie auseinander. Und Grund dafür, das haben wir letztes Mal gesehen, dass diese beiden Söhne beide eigentlich keinen Bock auf ihren Vater hatten, sondern nur auf das Geld vom Vater. Beide eigentlich kein Interesse an einer wirklichen Beziehung zu ihrem Vater, sondern nur auf das Erbe aus waren. Und das kam bei beiden zwar in ein bisschen unterschiedlicher Art und Weise zum Ausdruck. Der eine hat es sehr offen gesagt, der hat gesagt, Vater, jetzt komm, reicht jetzt, zahl mir alles aus, ich bin weg. Und hat dadurch seine Desinteresse an ihm ausgerückt. Und der andere dadurch gerade, dass er nett war. Gerade dadurch, dass er nett war, aber er war eigentlich nur nett, weil er dann am Ende dann doch alles irgendwie haben wollte. Und das kommt hinterher zum Ausdruck, das haben wir letztes Mal gesehen. Und wir haben uns ganz viel um das Thema Götzendienst gekümmert, letztes Mal. Mehr die Dinge des Vaters zu lieben, als den Vater selbst. Denn in diesem Gleichnis, worum es hier geht, möchte Jesus etwas sagen, nicht nur über Familie, sondern die Idee, die er mit diesem Gleichnis hatte, als er es erzählt hat, er wollte etwas darüber sagen, wie eigentlich ist das Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen. Es geht ihm also nicht um Familienpädagogik, sondern es geht ihm hier um etwas, was ist das eigentlich zwischen Gott und uns? Denn der Vater in dieser Geschichte steht für Gott und die beiden Söhne stehen für uns Menschen. Und so auch in dem zweiten Akt. Den habe ich überschrieben mit der jüngere Bruder, der ist heute dran. Denn dieser jüngere Bruder ist in dem zweiten Teil, so in den Versen, die vorgelesen worden, ist er die Hauptperson. Derjenige, der zum Vater geht und dann abhaut und alles Mögliche mit ihm passiert. Nachdem ich der jüngere Sohn sein Vermögen, was er ja vom Vater bekommen hatte, durchgebracht hatte, mit Saus und Braus gelebt hatte, so steht es hier. Und das Bild, was für mich auf unserem Plakat hier so ein bisschen dafür steht, ist hier so auf der Seite das, nämlich ganz am Ende des Gleichnisses. Da beschwert sich nämlich der ältere Bruder, der beschreibt das dann so ein bisschen, wie der das denn gemacht hat, in Saus und Braus zu leben. Und er sagt dann, er hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Also er hat da in Saus und Braus gelebt, zumindest aus Sicht seines Bruders ging das gar nicht. Auf jeden Fall hat er das Geld wahrscheinlich nicht unbedingt dafür aufgebracht, um den Armen des Landes zu helfen, sondern um sich mal einen Riesenhaufen Spaß zu gönnen, was auch immer das so alles war. Und irgendwann ist er dann wahrscheinlich am Ende seines Geldes angekommen. Die Situation kennt wahrscheinlich nicht nur der Herr Obama, sondern es kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder von uns, dass man irgendwie am Ende des Geldes noch ganz schön viel Monat übrig hat. Und irgendwie war das bei ihm nicht nur Ende des Monats übrig, sondern es war einfach vorbei. Er hatte dieses ganze Geld in Saus und Braus verlebt und dann war es vorbei. Dann war irgendwie Ende. Und das war dann auch das Anfang größerer Probleme. Also, er hat kein Geld mehr. Wahrscheinlich konnte er sich all die ganzen Freunde, die er vorher hatte, auch nicht mehr so richtig leisten. Zusätzlich dazu gab es in diesem Land auch noch eine große Hungersnot. Also, noch mehr Probleme. Und er wurde dann von einem Bürger dieses Landes, also kleiner Hinweis darauf, er ist wahrscheinlich aus dem Land selber rausgegangen, also war irgendwo anders hingezogen. Von einem Bürger dieses Landes wurde er dann zum Schwein, als Tagelöhner irgendwo zum Schweinehüten angestellt. Und das ist das Bild irgendwo ganz hier unten auf diesem Plakat oder auf eurer Karte, was, wie ich finde, ganz gut ausdrückt, die Situation, in der er da angekommen war. Und Jesus hätte wahrscheinlich kein besseres Bild eines Abstiegs beschreiben können als dieses Bild. Man muss dazu verstehen, dass in der damaligen Gesellschaft, in der Jesus das erzählt hat, es war im Kontext von Israel, und in Israel, bei den damals gläubigen Juden, war es so, dass Schweine so ziemlich das Letzte waren, was es gibt. Also die waren sogar verboten, sie überhaupt anzufassen oder zu essen. Das heißt, wenn jemand zum Schweinehüten geschickt wurde, das hätte keiner überhaupt auch nur in der letzten Situation seines Lebens gemacht. Selbst der Unterste der Untersten in der sozialen Schicht, in den Untersten. Schweine überhaupt ging nicht und Schweinehüten ging es gar nicht. Und Jesus hätte wahrscheinlich dieses Bild dieses jüngeren Sohnes nicht dramatischer zeichnen können. Denn er sagte dann, er musste nicht nur Schweine hüten, sondern er hätte gerne sich sogar an einen Tisch gesetzt mit den Schweinen oder an einen Trog. Und von dem wies was gegessen, aber selbst das durfte er noch nicht mal. Also er war ganz unten, von dem Untersten ganz unten angekommen. Jesus hätte das nicht besser irgendwie malen können, weil man muss sich immer vor Augen halten, das ist eine Geschichte, die Jesus erfunden hat. Das ist keine echte Geschichte, die Jesus hier wirklich nacherzählt, sondern es ist eine Geschichte, die Jesus erfunden hat, um etwas ganz Bestimmtes so deutlich zu machen. Das heißt, jedes kleine Detail in der Geschichte hat einen Sinn für das, was Jesus hier sagen wollte. Und er wollte hier mit diesem Punkt sagen und zeigen, wie verloren dieser Sohn eigentlich war. Er war auf seinem Weg weg vom Vater, der für Gott steht, ganz weit weg von ihm angekommen, total verloren, im Schweinestall, dort am Ende von ganz unten. Und ja, Jesus wollte damit was über Gott und uns Menschen sagen. Und er wollte damit zeigen, das ist auch die Situation von euch. Ihr seid verloren. Und das ist selbst verschuldet. Und das, was dann in der Geschichte, die Jesus hier erzählt hat, passiert, ist ein ganz wesentlicher Teil des christlichen Glaubens. Nämlich, wie kommen wir wieder dahin zurück? Der jüngere Sohn erlebt hier eine Umkehr. Und es gibt ein ganz altes Wort, was kaum jemand mehr heute gebraucht, was aber ganz oft dafür gebraucht wird, was mit diesem jüngeren Sohn passiert ist. Ich möchte dieses Wort heute mal versuchen, wieder ein bisschen zu benutzen. Es ist nämlich das Wort Buße. Martin Luther, ich war mit meiner Familie dieses Jahr in Wittenberg, da wo Martin Luther gelebt und gewirkt hat, und er hat 1517, in ein paar Jahren haben wir 500-jähriges Jubiläum davon, hat er an die Kirchentür von Wittenberg 95 Thesen gehauen mit Nägeln und wollte damit, also hat die Kirchenreform, die sogenannte später bewusste Reformation eingeleitet. Und die erste seiner Thesen von den 95, die er dort an die Tür gehämmert hat und wo er sagen wollte, Leute, da müssen wir mal wieder drauf zurückkommen, das muss die Kirche mal wieder überlegen. Die erste dieser Thesen war: Das ganze Leben ist Buße. Das ganze Leben ist Buße. Also irgendwas muss dran sein an diesem Wort und an diesem Konzept, was dahinter steckt. Und ich glaube, dass Jesus das hier in diesem Gleichnis erklären wollte. Und ich möchte das mit der Buße mal vergleichen mit einer Brücke. Einer Brücke, die geschlagen wird zwischen Versagen und Vergebung. Also Buße ist das, wie wir von Versagen, von großen Fehlern, die selbst verschuldet sind, eine Brücke zurückfinden zur Vergebung. Und es gibt meiner Meinung nach in diesem Text drei Brückenstützen, über die man gehen kann, die nämlich Buße bedeutet. Die erste Brückenstütze steht unter der Frage, warum ist das eigentlich wichtig mit Buße? Die zweite, wie funktioniert das eigentlich? Und das dritte, wie kann man das eigentlich erleben? Also, der erste Brückenpfeiler von Versagen, was Jesus hier mit der Situation bei den Schweinen beschreibt, von Versagen zur Vergebung, zur Wiederherstellung der Beziehung. Der erste Brückenpfeiler ist, warum ist das eigentlich wichtig? Ich weiß nicht, ob ihr in dem Programmblatt das Lied, was am Anfang abgedruckt ist, gelesen habt. Das ist ein Lied von Xavier Naidoo, in dem er das beschreibt, wo er sagt, was habe ich falsch gemacht? Warum habe ich nicht nachgedacht? Ich mache es wieder gut und ich werde es nicht wieder tun. Vielleicht kennt ihr das Lied und dann in den Strophen, die er dann in dem Lied hat, beschreibt er das quasi, was passiert ist. Und dann immer wieder dieses, was habe ich falsch gemacht? Warum habe ich nicht nachgedacht? Ich mache es wieder gut und ich werde es nie wieder tun. Buße ist eigentlich genau dieser Moment, oder zumindest fängt er da an. Es ist der erste Brückenpfeiler. Dieser Moment, den er hier beschreibt, der Umkehr. Dass Beziehungen zwischen zwei Menschen kaputt gegangen zu seinen Scheinen und er selbst schuld ist. Also er sagt ja, was habe ich gemacht? Also er beschwert sich ja nicht darüber, was haben die anderen gemacht, sondern was habe ich gemacht? Ich glaube, solche Momente, die kennen wir wahrscheinlich alle. Beziehungen, die kaputt gehen, Verletzungen, die entstehen, irgendwas ist passiert und es ist nicht mehr so wie früher. Und ich merke vielleicht sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich da ganz schön einen Anteil dran hatte. Dass ich irgendwas gemacht hat, was jemand anderen verletzt hat, was die Beziehung eben kaputt gemacht hat und es ist nicht mehr so wie vorher. Und was dieser jüngere Sohn hier erlebt hat, ist dieser Moment, dass er das gemerkt hat. Dass auf einmal diese Krise erlebt hat. Und ohne diese Krise wäre das auch nicht passiert. Also wäre er nicht dort unten angekommen, also hätte er noch ein bisschen Geld mehr gehabt, hätte er das nicht gemerkt. Das heißt, diese Krisen sind schon wichtig manchmal in unserem Leben, damit wir mal nachdenken. Und Buße ist dann das, was passiert hier unten, damit das hier oben wieder möglich ist. Also die Brücke von Versagen zu Vergebung ist auch genau hier quer über die Karte. Von ganz unten wieder nach ganz oben. Jesus hat dieses Gleichnis ja ganz bewusst erzählt, um etwas über uns und Gott auszusagen. Und er möchte Jesus selbst, glaube ich, und das ist eines der größten Anliegen überhaupt in der ganzen Bibel und überhaupt von dem, warum Jesus überhaupt da war, ist, wie können Menschen diese Brücke wieder hinkriegen, von da unten nach da oben, und zwar in der Beziehung mit Gott. Er benutzt das Bild einer zerbrochenen Familie und eines Vaters und von zwei Söhnen, die diesem Vater den Rücken gekehrt haben, um etwas über Gott und uns zu sagen. Der Sohn brauchte diesen Moment, wo ihm auf einmal alles klar wurde. Und er brauchte diese Krise. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn du die Liebe Gottes in deinem Leben erleben möchtest, wenn du das da oben auf diesem Bild erleben möchtest in deiner Beziehung mit Gott, dann wird wahrscheinlich der Anfangspunkt davon genau der da unten sein, nämlich Buße und Umkehr. Eine echte tiefe Beziehung mit Gott, als dargestellt als dem Vater, geht nicht vorbei an diesem Bild da unten, niemals. Sie geht immer darüber, dass wir diesen Moment der Buße und Umkehr haben, denn ich weiß nicht, wer von euch mal so angefangen hat, die Evangelien von Jesus zu lesen. Aber wer das tut, achtet einfach mal darauf, wie oft Jesus das sagt. Wie oft Jesus sagt, ich bin gekommen, um zur Buße und Umkehr zu rufen. Oder Johannes der Täufer sagt es voraus über Jesus. Er sagt, er wird kommen und Buße und das Reich Gottes predigen. Das ist ganz oft erwähnt. Es scheint irgendwie eine zentrale Botschaft von dem zu sein, was Jesus sagt. Warum? Weil die Beziehung zwischen ihm und uns eben nicht so ist, wie sie eigentlich gedacht war, sondern wir Menschen uns von Gott abgewandt haben. Sie ist so wie die Beziehung zwischen diesem Vater und seinen beiden Söhnen und besonders diesem jüngeren Sohn. In gewissem Sinne ist diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, fast eine Zusammenfassung der Bibel. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist fast so etwas wie ein Überblick über das, was in der ganzen Bibel steht. Dass am Anfang irgendwie eine Gemeinschaft da war und dann aber Menschen selbstverschuldet diese Beziehung aufgekündigt haben, weil ihnen andere Dinge wichtiger waren, weil sie selbst sich wichtiger waren und weil sie dachten, wir schaffen das selber. Und Gott dann irgendwie sich auf den Weg macht und das Ganze wieder versucht zurückzubringen. Und einer der entscheidenden Punkte ist eben dieses Bild da unten. Dieser Moment, wo wir merken, vielleicht ist das doch gar nicht so eine gute Idee gewesen ohne Gott. Und Jesus ruft zur Buße und Umkehr auf. Das ist der erste Schritt, das ist der erste Brückenpfeiler. Warum ist das überhaupt wichtig? Es ist wichtig, damit es wiederhergestellt werden kann. Warum ist überhaupt Buße wichtig? Damit wir uns auf den Weg machen und merken, wir müssen da wieder zurückkommen zu jemandem. Und Jesus ist der Meinung, das ist Gott. Der zweite Brückenpfeiler, also der zweite Punkt in diesem Text hier, glaube ich, ist, wie funktioniert das eigentlich? Also erster Brückenpfeiler, warum ist das überhaupt wichtig? Zweiter, wie funktioniert das überhaupt? Wie funktioniert überhaupt das Buße und Umkehr und so weiter? Und zu diesem zweiten Punkt habe ich ein paar Stellen und möchte ich mit euch angucken, die genau in diesem Text hier sind, wo nämlich in diesem, was der Sohn hier macht, der jüngere Sohn. Und ich würde sie überschreiben mit Besinnung und Bekenntnis. Also Buße ist sowas Ähnliches wie Besinnung und Bekenntnis. Das erste finden wir in Vers 17. Ist dann ziemlich dramatisch geschildert. Die Situation von diesem jüngeren Sohn, der ganz am Ende angekommen war. Und Jesus beschreibt dann diesen Moment, wo er dort im Schweinestall sitzt. Und das Nächste, was er sagt in Vers 17, ist dann, er kam zur Besinnung. Wenn man sich den jüngeren Bruder so vorstellt, dann war das einer, der den Mut gehabt hatte, seinem Vater den Rücken zu kehren. Und der ganz schön lange mit diesem Zustand gelebt hatte, dass er sich irgendwie Saus und Braus, alles Mögliche leisten konnte. Und dann, aber in der ganzen Zeit, ich verstehe mir das nur so vor, wie haben die Leute ihn kennengelernt? Ja, die Leute, die ihm in dieser Zeit begegnet sind, wo er das alles irgendwie ausgegeben hat. wahrscheinlich haben viele von ihnen manchmal gemerkt, da ist irgendwas mit dem, was der versucht zu übertünchen, zu verdecken. Ich glaube nicht, dass der unbedingt wie der ausgeglichenste, glücklichste Typ gelebt hat. Und ich glaube, genauso ist es mit uns, und das möchte Jesus, glaube ich, auch hiermit sagen. Unsere größten Probleme und Sünden sind wahrscheinlich die, die wir gar nicht merken. Weil wir sie übersehen wollen, weil wir sie ignorieren, weil wir es vielleicht sogar verleugnen. Und Verleugnung ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das so von euch selber auch sagen würdet, aber Verleugnung ist wahrscheinlich so für unser Leben so, also es funktioniert wunderbar. Es hilft auch irgendwie, ne? Man sagt einfach, nee, stimmt gar nicht, ich habe gar keine Probleme. Wenn man eigene Fehler entdeckt, verleugnen hilft immer erstmal. Und ich glaube, so war das bei dem jüngeren Sohn auch. Wir haben wahrscheinlich fast alle Dinge, die jeder von außen sehen kann, aber die wir von ihm irgendwie nicht so richtig wahrhaben wollen. Aber wie kommt es dann eben doch zu diesem Moment der Besinnung? Zu diesem Moment, wo alle die Selbstentschuldigungen nicht mehr funktionieren, sondern zu dem Moment, wo er wirklich sagt und es alles sieht. Ich habe vor kurzem einen Film geguckt, ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen habt, von einem Flugzeugabsturz mit Denzel Washington, Flight, glaube ich, hieß er, USA, ich weiß nicht genau, wie er hier heißt. Und die Geschichte ist von einem Pilot, ziemlich erfahren, und der Typ rettet irgendwie fast die ganzen Insassen dieser Maschine, indem er ein wahnsinniges Manöver durchführt, in einem Flugzeug, was in der Luft kaputt gegangen war. Und es gibt allerdings auch ein paar Tote. Und im Nachhinein kommt dann raus, dass er auch ein riesiges Alkoholproblem hat. Und eigentlich ist die ganze Geschichte geht vielmehr um diese Abhängigkeit dieses Piloten von dieser Sucht. Und wie er sich die ganze Zeit selber belügt. Und am Ende, sehr dramatisch, hat sein Anwalt es fast so hingekriegt, dass es alles nicht rauskommt mit dieser Alkoholabhängigkeit. Und er ist in dieser Gerichtsverhandlung, und er muss im Prinzip nur noch ein einziges Mal sagen, dass er nicht den ganzen Alkohol getrunken hat, der im Flugzeug fehlte, und dass er auch nicht derjenige war. Es geht im Prinzip, er muss eine Lüge noch erzählen über seine Abhängigkeit, und er ist frei. Und er wird dann von dem Richter gefragt, und er kann es nicht, geht nicht mehr. Und es bricht auf einmal alles aus ihm raus, und er sagt die Wahrheit, und er wird dann sogar verurteilt. Und hinterher gibt es dann so eine Szene, wo er dann im Gefängnis sitzt und sagt, ich konnte einfach nicht mehr weitermachen. Ich konnte nicht mehr lügen. Hätte ich noch eine einzige weitere Lüge erzählt, dann wär ich wahrscheinlich gestorben. Es ging nicht mehr. Und genau das sind diese Momente. Das ist genau das, was er hier erlebt hat. Irgendwie hat das, auf einmal hat er den Moment gehabt, wo er es alles klar gesehen hat. Und vielleicht ist Besinnung, der erste Teil des zweiten Brückenpfeilers, genau das. Es ist etwas, was wir nicht machen können, sondern es passiert irgendwie mit uns. Diese Situation im Schweinestall, die hätte er wahrscheinlich noch nicht mal selber erzeugen können. Sondern es ist irgendwie mit ihm passiert. Das ist auch die Formulierung. Er kam zur Besinnung, als wäre das etwas, was mit ihm passiert. Nicht etwas, was er macht. Er hat sich besonnen, sondern er kam zur Besinnung. Und das sind solche Momente im Leben, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo wahrscheinlich oft durch irgendeine Krise oder irgendeinen Umstand auf einmal so ein Moment da ist, wo wir anders sehen, wo wir zur Besinnung kommen, wo wir auf einmal wirklich merken, was mit uns los ist, wo wir vielleicht auch auf einmal ehrlich gegenüber uns selbst sind. Und das passierte hier mit ihm. Und dann musste er darauf reagieren. Das ist dann immer noch der entscheidende Punkt. Wie reagieren wir auf diese Momente? Aber das Erste war Besinnung. Und das ist etwas, was mit uns passiert, was wir nicht machen können. Das ist der Moment des Zerbruchs. Und das sind die Momente, die in uns irgendwie passieren sollten und hoffentlich passieren, damit wir merken, was eigentlich mit uns los ist. Ich weiß nicht, ob du diese Momente im Leben kennst. Diese Momente der Desillusionierung, des Versagens, des Ehrlichseins mit sich selbst, wo man wirklich sagen kann, okay, jetzt sehe ich es mal klar, was mit mir eigentlich los ist und was ich hier eigentlich gemacht habe. Das ist genau das, was Xavier Naidoo in seinem Lied formuliert. was habe ich eigentlich falsch gemacht? Warum habe ich nicht nachgedacht? Und ich glaube, dass dieser Sohn sich dort im Schweinestall überlegt hat, was habe ich eigentlich mit meinem Vater gemacht? Was ist da eigentlich passiert mit mir? Was hat mich eigentlich an dem Tag geritten? Oder überhaupt mein ganzes Leben lang? Und dann, wie reagierst du auf solche Momente? Wie gesagt, der zweite Brückenpfeiler besteht aus zwei Teilen. Erstens Besinnung, das ist etwas, was mit mir passiert, und dann eben Bekenntnis. Und das ist das, wie wir darauf reagieren. Dieser Sohn hier kommt dann eben, er reagiert darauf nicht mit Verleumdung. Er sagt nicht, ach komm, vergess es lieber wieder alles. Ne? Es hat so schön geklappt mit dem sich selber anlügen und andere anlügen, machen wir lieber weiter. Sondern er sagt, okay, ich hab's gepackt und jetzt muss ich irgendwie raus. Und seine Reaktion auf Besinnung ist Buße, ist Bekenntnis. Und er geht dann, oder denkt sich dann, ich gehe zurück zum Vater, seine Idee, denn er merkt irgendwie, sein Vater, der hat genug Ressourcen, um ihn vielleicht sogar auch noch mit durchzufüttern. Und er sagt, ich will zurück zu meinem Vater gehen und dann zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Und in diesem Bekenntnis stecken zwei Dinge drin. Erstens, ich habe gegen den Himmel gesündigt. Und jetzt Moment mal. Warum sagt er das? Warum sagt dieser Sohn, ich habe gegen den Himmel gesündigt? Steht hier nirgendwo, dass er Gott verleumdet hat vor oder dass er irgendwie... Kommt gar nicht vor. Warum? Warum ist das mit dem Himmel ein Problem, dass er seinen Vater verlassen hat? Es hängt damit zusammen, dass Sünde oder Dinge, die wir falsch tun, nicht nur ein Problem erzeugen auf der horizontalen Ebene, auf der Ebene mit anderen Menschen, sondern eben auch auf der vertikalen Ebene. Wenn es so jemanden wie Gott wirklich gibt, dann ist es auch ein Problem mit ihm, wie wir miteinander umgehen. Dann ist er damit nie einverstanden. Dann ist es auch mit ihm eine... Dann sagt er hier, und das hat Jesus ihm ja in den Mund gelegt, ich habe gegen den Himmel gesündigt. Und ich glaube, dass ein Teil von dem, was er dort verstanden hat, ist, oh Mann, ich muss auch mit Gott mal darüber ins Gespräch kommen. Die biblische Idee von lebensverändernder Buße beginnt mit dem Erkenntnis, dass die Dinge, die wir falsch gemacht haben, auch eine Sache sind, die wir mit Gott dealen müssen. Und dann, das zweite Teil von Bekenntnis, die er hier erlebt, ist dann, ich habe gegen dich gesündigt. Also er will zu seinem Vater gehen und sagen, hey, was ich da gemacht habe, ne, das geht überhaupt nicht. Also dann nicht nur vertikal, sondern eben auch horizontal, auch zu den anderen Menschen. Und er will zu ihm gehen und er macht es hier vollkommen richtig. Ja, also will ja nicht zu seinem Vater gehen und er sagt ja genau das dann hinterher auch zu seinem Vater und sagt, oh Vater, weißt du was, wenn du an dem Morgen, ne, genauso wie ich mit dem falschen Fuß aufgestanden wärst, dann würdest du mich verstehen. Und ganz nebenbei, wenn du mit meinem Bruder jahrelang in einem Zimmer hättest schlafen müssen, mit diesem selbstgerechten Pharisäer, dann hättest du das verstanden, dass ich keinen Bock mehr hatte auf diese Familie. Also er fängt nicht an und sagt, Vater, also weißt du, ich bin ja gar nicht schuld an dem Ganzen, sondern er sagt, doch, ich habe das gemacht. Also Bekenntnis heißt, ich fange an zu sehen, dass ich Teil des Problems bin. Und dann geht er wirklich los. Und vielleicht habt ihr das beim Vorlesen schon gemerkt, es wird ja zweimal erzählt, was er hier sagen will und was er dann sagt. Also einmal wird hier erzählt, wie er sich das vornimmt. Und dann, also Vers 18, 19, und dann wird es dann nochmal erzählt, wie er es in Vers 21 dem Vater wirklich sagt. Und das ist dann die dritte Stütze der Brücke. Also, ne, ich hatte gesagt, die Brücke zwischen Versagen und Vergebung, die man Buße nennt, besteht aus drei Teilen. Die erste, warum ist es überhaupt wichtig? Die zweite, wie funktioniert das? Und die dritte, wie kann man das eigentlich erleben? Und dieser dritte Brückenpfeiler ist sehr wichtig. Denn wenn man den nicht hat, kommt die Brücke nicht an. Dann kommt man nicht wieder an hier oben bei Wiederherstellung und Wiedergemeinschaft. Wie kann man das erleben? Er machte sich dann, so steht in Vers 20, auf den Weg zu seinem Vater. Und dieser sah ihn dann von weitem kommen Und voller Mitleid lief er ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und dann kommt die Rede des Sohnes. Ich weiß nicht, ich habe mir das oft vorgestellt, wie das war für den. Weil es steht ja in dem Text, ne, dass dieser Bürger, der ihn da eingestellt hatte, ein Bürger eines anderen Landes war. Das heißt, wahrscheinlich ist der Sohn nicht nur in die Nachbarstadt gegangen und hat da sein ganzes Geld verprasst, sondern wahrscheinlich ist er weit, weit weg. Irgendwo eine schöne große Stadt, wo es all die Möglichkeiten gibt, wie man sein Geld gut loswerden kann. Und ich denke, ihr kennt das alles hier. Wir wohnen ja auch in so einer schönen großen Stadt, wo man hingehen kann und all sein Geld loswerden kann. Irgendwo da war er wahrscheinlich gewesen. Und dann machte er sich wieder auf den Weg zurück. Das heißt, das war wahrscheinlich nicht nur 10 Minuten Marsch. Und er hat wahrscheinlich auf dem Weg sich immer wieder, ja, vielleicht kennt ihr solche Situationen, wenn man sich vornimmt, jemand anders was zu sagen, sich zu entschuldigen. Wahrscheinlich hat er die ganze Zeit sich immer diese Rede vorgehalten und sich immer überlegt, wie kann ich dem Vater das sagen, und vielleicht sind ihm zwischendurch Zweifel gekommen oder so. Egal, wie auch immer, er kam auf jeden Fall dann bei dem Vater an. Und ich glaube, es ist ihm so schwer gefallen. Buße, das, worüber wir heute reden, ist auf keinen Fall leicht. Und es gibt auch keinen Plan, wie man das leicht machen kann. Das fällt schwer. Man muss sich irgendwie eingestehen, dass man was falsch gemacht hat. Es ist demütigend. Und er ist dann vielleicht über einen Hügel gekommen in Sichtweite des Hauses seines Vaters. Und wahrscheinlich hat er sich oft überlegt, wie wird der Vater reagieren? Er kannte ihn ja von früher. Und ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber auf jeden Fall war das, was der Vater gemacht hat, wahrscheinlich das Letzte, woran er gedacht hat. Dass der Vater auf ihn zurennt. Vielleicht hat er im ersten gedacht, ach du Schande, jetzt kriege ich es aber. Aber er sah dann schon, dass im Gesicht des Vaters, dass da was ganz anderes los war bei dem Vater. Und der Vater nimmt ihn in die Arme und irgendwie muss er aber seine Rede noch loswerden. Ne? Muss er das, was er sich überlegt hat, noch rauskriegen. Und er sagt es raus. Was, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und holt Luft. Aber guck mal, interessanterweise ist zwischen diesen beiden Reden, die er sich überlegt hat und die er tatsächlich gehalten hat, ein wichtiger Unterschied. Und ich würde sagen, dieser wichtige Unterschied ist der entscheidende Teil des dritten Brückenpfeilers. Was fehlt? Was fehlt? Er kommt gar nicht mehr dazu zu sagen, mach mich zu einem deiner Knechte. Mach mich zu einem deiner Knechte. Das war sein Konzept gewesen. Er wollte zurückgehen zum Vater und sagen, also Vater, dann mach mich zu einem deiner Knechte. Nicht hier wieder Sohn und sowas, sondern zu einem deiner Knechte. Was waren das eigentlich? Was wollte er da eigentlich? Knechte waren, und der Vater schien davon viele zu haben, das waren Tagelöhner, die angeheuert wurden und die gegen Lohn bezahlt wurden und Arbeit leisteten auf dem Gut des Vaters. Also jemand, der für seine Leistung bezahlt wurde. Seine Idee war wahrscheinlich gewesen, dass er seine Schuld, die er gegenüber dem Vater hatte, irgendwie wieder zurückzahlen konnte. Also, ne, Vater, mach mich doch wenigstens zu jemandem von deinen bezahlten Mitarbeitern. Und dann werde ich für dich arbeiten. Und dann werde ich etwas für dich leisten. Dann werde ich es irgendwie wieder gut machen. Ich werde ein guter Arbeiter sein und ich werde vielleicht sogar einen Teil meiner Schuld dir wieder zurückzahlen können. Und vielleicht dann irgendwann in vielen, vielen Jahren wirst du sagen, okay, jetzt hast du das wieder gut gemacht. Du hast bewiesen, dass du wieder zurück willst. Du hast bewiesen, dass du nicht mehr das Geld hier nur verprassen willst, sondern du bist bewiesen, dass du ein guter Kerl bist. Und das ist genau das, was auch Xavier Naidoo in seinem Text hier sagt, ne? Ich mache es wieder gut und ich werde es nie wieder tun. Aber das lässt der Vater ihn gar nicht mehr sagen. Das ist doch beeindruckend. Da kommt er gar nicht dazu. Warum nicht? Weil zwischen dem, was der Sohn vorhat und dem, was der Vater dort tut, ein riesenweiter Unterschied ist. Der Sohn hatte vor, und jetzt übertragen wir das nochmal auf die Beziehung zwischen Gott und uns. Das Konzept von dem Sohn war, Vater, gib mir deine Gebote und dann zeige ich dir, dass ich mich daran halten kann. Und dann bin ich ein guter Kerl, ein richtig religiöser, netter Kerl, der sich an die Gebote Gottes hält. Und dann dann kannst du mich wieder segnen, dann kannst du mich wieder in deine Beziehung hineinlassen, dann kannst du mir irgendwas schenken, dann kannst du mich vielleicht sogar wieder Teil deiner Familie sein lassen und mich in Ewigkeit bei dir aufnehmen. So funktioniert Religion eigentlich überall auf diesem Planeten, dass man sagt, hier sind die Gebote Gottes, jetzt halt dich dran und dann wird Gott dich segnen, Gott dich retten, wird Gott dir helfen. Aber dazu lässt der Vater in diesem Gleichnis, der für Gott steht, den Sohn gar nicht kommen. So weit kommt es in seiner Rede gar nicht. Sondern er sagt sofort, hey, kommt sofort her, steckt ihm wieder den Ring an, holt ein schönes Gewand, wir machen ihn wieder zu unserem Sohn. Und was in diesen Worten alles Tolles drinsteckt, dazu lade ich euch ein, das nächste Mal dabei zu sein. Es ist unglaublich. Es ist dann der Höhepunkt der Geschichte, der Vater und der Sohn. Das möchte ich jetzt nicht zu sehr vorwegnehmen. Aber der Punkt hier ist, dass er gar nicht die Idee des Sohnes zulässt, dass er sich zu einem Knecht des Vaters macht, sondern dass er ihn einfach wieder in die Familie aufnimmt. Und Jesus hat dieses Gleichnis absichtlich so erzählt. Er wollte, dass dieser Teil so erzählt wird. Und warum? Weil Jesus selbst, der die Geschichte erzählt, zu diesem Knecht geworden ist. In Philipper 2 steht, dass Jesus für uns zum Knecht wurde. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber sogar mehr. Er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich und er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Der Grund, warum der Vater in der von Jesus fiktiv erzählten Geschichte den Sohn bei seinem Versuch, sich selbst zurück in die Familie zu arbeiten, unterbricht und ihm alles schenkt, ist, dass der Erzähler selbst zu diesem Knecht wurde. Damit die Beziehung zwischen Gott und uns wiederhergestellt werden konnte, musste oder ist Jesus an unserem Kreuz gestorben als der Knecht. Und was Jesus hier beginnen will zu erklären ist, die Beziehung zwischen dem Vater und euch soll nicht auf der Idee basieren, dass ihr was erarbeiten müsst, sondern auf der Idee von reiner Gnade, von unverdienter, absoluter Gnade. Also diese drei entscheidenden Brückenteile, von Versagen hin zur Vergebung, von dem Moment, wo wir vielleicht merken, da ist etwas ganz falsch gelaufen und wir sind da maßgeblich dran beteiligt, ist der erste ist, Buße ist wichtig. Der zweite, zur Buße gehört, dass wir zur Besinnung kommen und dann reagieren, indem wir bekennen. Und der dritte ist, es muss Gnade sein, wo die Brücke ankommt. Stellt euch für einen kleinen Moment vor, ihr wärt in einer solchen Situation, was auch immer das ist, was auch immer zwischen jemandem und euch vorgefallen ist. Und ihr merkt, ihr seid diejenigen, die die schuld sind. Und dann fangt ihr vielleicht sogar an, die Brücke der Buße zu bauen. Und ihr baut den ersten Teil, ihr merkt, okay, es ist wichtig. Ja, ich muss da hingehen, ich muss das sagen, ich kann das nicht einfach so lassen. Und der zweite Teil, ne, ihr kommt zur Besinnung und dann sogar Bekenntnis. Ihr sagt vielleicht so jemanden sogar, okay, ich habe was falsch gemacht. Aber stell dich vor, der dritte Teil funktioniert nicht und die Brücke landet nicht auf Gnade, sondern sie landet auf Gesetzlichkeit und Religiosität. Sie landet auf jemanden, der sagt, okay, gut, dass du es endlich gerafft hast. Es hat mich echt verletzt. Jetzt hast du mal, okay, ich gebe dir eine Chance. Mach's wieder gut. Streng dich an. Es ist entscheidend, wo die Brücke landet, ne? Es ist entscheidend, auf welchem Ufer die Brücke ankommt, ob sie funktioniert und ob sie tatsächlich hier oben hinführt. Und es ist ganz entscheidend wichtig, dieser letzte Punkt, dass die Brücke auf Gnade landet. Und das tut sie bei Gott. Weil Gott vermeidet unsere Idee, mach mich zu einem deiner Knechte, sondern sie gibt einfach nur aus Gnade Vergebung. Ich glaube, das hat ganz viele praktische Anwendungen auf unsere Beziehung, wie wir Buße tun gegenüber anderen Menschen wie wir vielleicht auch Entschuldigungen, die uns gegenüber ausgesprochen werden, annehmen. Das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie man diese Brücke baut. Das, was uns hier bei Nordstern fasziniert, ist zu erklären, dass das aber mehr ist als nur der Leitfaden für zwischenmenschliche Wieder-in-Ordnung-Bringung, sondern dass es ist eine Geschichte über Gott und uns. Und wir sind fasziniert davon, dass Gott eben nicht der ist, der sagt, okay, ich gebe dir eine Chance. Hier sind meine Gebote, jetzt streng dich mal kräftig an. Und wenn du ein netter Kerl bist, dann können wir mal darüber reden. Sondern es ist ganz anders. Und für mich persönlich ist das die faszinierendste Nachricht der ganzen Welt, dass Jesus zum Knecht wurde, damit wir nicht Knechte sein brauchen. Dass er vom Vater in den Schweinestall gesandt wurde, auf diese Erde und dort unten nicht nur gelebt hat, sondern sogar am Kreuz gestorben ist, damit wir da oben hinkommen können. Er hat die Brücke von seiner Seite ausgebaut, lange bevor wir angefangen haben, Brücken in seine Richtung zu bauen. Bau die Brücke. Ich weiß nicht, ob Buße in deinem Leben ein Konzept war, was du gekannt hast. Mir hat das viel geholfen, mich im Zusammenhang dieser Reihe damit zu beschäftigen. Aber ich würde sagen, bau diese Brücke. Aber bau sie in die richtige Richtung. Bau sie in Richtung Gnade. Und lass dich von dem, der auf der anderen Seite steht, faszinieren und begeistern. Und ich lade dich ein, nächste Woche, in 2 Wochen wieder dabei zu sein, wenn tatsächlich die Geschichte da weitergeht, nämlich wer steht auf der anderen Seite und was ist in seinem Herzen los, in dem Moment, wo wir Buße tun. Nimm die Zeit jetzt gleich, wir hören gleich noch ein Musikstück, und nachdem ich gebetet habe, und nimm diese Zeit und benutze sie genau für das, was mit diesem Mann, mit diesem Sohn passiert ist, nämlich Besinnung. Sei ehrlich vor dir selbst. Und dann feiern wir gleich Abendmahl. Und darin zeigt sich genau das, was ich versucht habe zu erklären, dass er Knecht wurde für uns. Also nutzt diese Zeit hier und lass uns gerne hinterher auch ins Gespräch kommen über diese spannenden Dinge. Wäre noch ein Musikstück? Ich bete noch und dann hören wir. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast und hast ihn diese Geschichte erzählen lassen. Eine Geschichte von der Wiederherstellung der Beziehung zwischen dir und uns. Und ich danke dir, dass er uns mit dieser Geschichte sagen wollte, was euch erwartet auf der anderen Seite von Buße, ist nicht Gesetz, ist nicht Knechtschaft, sondern ist Gnade und ist Kindschaft. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, zur Besinnung zu kommen über das, was wir sind, uns selbst vor dir, vor anderen Menschen einzugestehen, wo vielleicht Fehler in unserem Leben sind, und dass wir voller Hoffnung anfangen zu bauen. Und ich bitte dich, dass du das hier in diesem Gottesdienst und auch darüber hinaus uns segnest und uns einlädst und uns hilfst, Buße zu tun. In Jesu Namen. Amen.